الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا ربي سهلا. اللهم يسر وعين يا كريم. طيب, wir machen weiter inshallah mit dem 85. Fajr Unterricht, wo wir das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam behandeln. Also das Buch heißt Die Sammlung der Wissenschaften und Weisheiten. Das Buch ist 40 Hadith von Imam al-Nawawi, die Imam al-Nawawi gebracht hat in seinem Buch, die 40 Hadith, plus 10 andere mit Erklärung. Wir sind gerade beim 18. Hadith an Abi Dharr wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث صحيح حديث حسن صحيح Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat und sie löscht sie. Yani mache nach einer Sünde einer guten Tat, dann löscht das die Sünde. Und verkehre mit dem Menschen mit einem schönen Benehmen. Überliefert bei At-Tirmidhi. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt weiter, und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, und verkehre mit dem Menschen mit einem schönen Benehmen, das ist von den Eigenschaften der Gottesfurcht. Das ist von den Eigenschaften der Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht, die Taqwa, wird nicht vollkommen außer damit. Yani man wird die Taqwa, nicht die Vollkommenheit der Taqwa, der Gottesfurcht, nicht erreichen, außer mit einem schönen Benehmen mit dem Menschen. Okay? Es wurde hier alleine erwähnt, weil es nötig ist, dass es erklärt wird und aufgeklärt wird. Denn viele der Menschen glauben und denken, dass die Gottesfurcht ist, dass man Allahs Rechte erfüllt, ohne die Rechte seiner Diener. Okay? Viele der Menschen denken, Allah zu fürchten bedeutet, dass er Allahs Rechte macht, ohne dass er auf die Rechte der Menschen schaut. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier das schöne Benehmen und das schöne Verkehren mit den Menschen hier speziell und spezifisch erwähnt, weil das nötig ist, aufzuzeigen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Mu'adh radiallahu anhu nach Jemen geschickt als Lehrer der Menschen dort und Richter. Als Lehrer, Gelehrter und Richter. Okay? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Mu'adh geschickt nach Jemen, damit er den Menschen lehrt und unterrichtet und zwischen ihnen richtet. Ja? Und den Islam beibringt. Und es war auch so. So hat der Prophet ihm ein paar Ratschläge gegeben, die wichtig sind, die vieles umfassen. So hat er ihm gesagt, erstens einmal, fürchte Allah, wo immer du bist. Fürchte Allah, wo immer du bist. Und folge der Sünde einer guten Tat, dann löscht das, die Sünde ja. Und verkehre mit dem Menschen mit einem schönen Benehmen. Denn er benötigt das, dass er mit dem Menschen mit einem schönen Benehmen verkehrt, was andere vielleicht, er benötigt das so sehr, dass wie nicht wie andere, der sich nicht mit dem Menschen verkehrt, der sich von dem Menschen fernhält. Okay? So, ein Lehrer oder ein Richter benötigt das noch mehr. Ja? Jemand, der ein Prediger ist, jemand, der Dawa macht, jemand, der yani, zu dem die Menschen aufschauen, der benötigt das noch mehr, weil er kann die Menschen nicht meiden. Er kann sich die Menschen nicht aussuchen, mit dem er verkehrt und mit dem er nicht verkehrt. Mit dem er was zu tun hat und mit dem er nicht zu tun hat. So, wenn du mit den Menschen was zu tun hast, dann verkehre mit ihnen mit einem schönen Benehmen. Okay? Und noch eine Sache, Aber wir lesen inshallah ein bisschen weiter. Er sagt, es ist nicht wie der, der die Menschen nicht benötigt und auch nicht mit den Innen verkehrt. Und es ist meistens bei denjenigen, der sich darum kümmert, Allahs Rechte zu erfüllen. Und er stützt sich auf Allahs Liebe und Allahs Furcht und die Gehorsamkeit zu Allahs, gegenüber Allah. Aber er vernachlässigt die Rechte der Menschen vollkommen. Oder ist nachlässig daran. Okay? Und das ist das meistens bei vielen solchen Leuten. Ja? Der sieht das, mashallah. Der geht im Masjid, mashallah. Er betet vielleicht jeden Tag Qiyamul Layl. 50 Raka'a vielleicht. Ja? Fastet Montag und Donnerstag. Ja? Spendet jedes Monat 1000 Euro. Aber er ist nicht gut zu seiner Frau. Er ist nicht gut zu seinen Nachbarn. Er ist nicht gut zu jemandem, der bei ihm vielleicht arbeitet. Er ist nicht gut zu seinen Eltern. Ja? So hat er die Taqwa, die Gottesfurcht, nicht erreicht. So hat er die Gottesfurcht nicht erreicht. Und so sagt, subhanallah, einer der Salaf sagt, Allah subhanahu wa ta'ala lässt Recht leiten durch Al-Quran, was er nicht, eine Sache, Jane, oder jemanden, den er nicht durch Schwert Recht leiten lässt. Jane, manche, vieles kannst du erreichen durch gute und schöne Worte, was du vielleicht nicht mit dem Schwert erreichst. Ja? Viele der Menschen, wenn du zu ihnen gehst und wenn du sie abschreckst und wenn du hart mit ihnen umgehst, ja, weil du ja eine gute Sache von ihm willst, der macht das nicht. Ja? Und im Gegenteil, vielleicht macht er eine kleine Sünde, durch dein Benehmen bringst du ihm in Kuffer. Ja? Das haben wir oft gesehen. Und viele der Menschen, durch ein schönes Wort, wallah, durch eine Kleinigkeit, ja? Ja, ich kann mich erinnern, es gab einen, der hat nicht gebetet. Er hat nicht gebetet. Wallahi, durch eine Mahlzeit. Eine Mahlzeit und ein schönes Wort von dem Bruder. Von einem Bruder. Alhamdulillah, mashallah, schön, Anna ist heute Shahid. Ich kann mich damals erinnern, subhanallah, dieser Bruder, da waren wir in Italien und da gibt es dort ein Masjid, eine Moschee. Und unten beim Masjid ist so ein kleiner Supermarkt, so ein kleines Geschäft für orientalisches Essen und so weiter, also Essen. Und da gibt es auch ein kleines Restaurant. Das heißt, gehört zum Masjid, kann man Essen billig kaufen. Okay? So bekommst du zum Beispiel eine ganze Mahlzeit, Reis und Gemüse und Fleisch und Brot um 2 Euro. Okay? Viele der Menschen, Arbeiter und so, kommen, um zu essen. Aber sie beten nicht. In der Zeit vom Beten wird zugemacht. Ja? Was machen manche? Ja, ne, er wartet so oder so. Er wartet vor dem Masjid, aber geht nicht drauf zum Beten. Schau die Sturheit, ja, wie der Shaitan ihm leitet. Ja, ne, du wartest so oder so. Wir haben immer so gemacht, wir haben damals hier oben, gibt es oben eine Buchhandlung, da habe ich mit einem Bruder gearbeitet. Und wir haben immer, die Zeit zwischen Adhan und Iqama sind wir runtergegangen. Wir wussten 10 Minuten ungefähr. Wir haben ein bisschen versucht, Dauer mit denen zu machen. Da gab es einen, ja, einen richtig Drogenhändler bis zum geht nicht mehr. Dieser Mann, ich sage ihm, komm beten. Das erste Mal hat er mir gesagt, Junge, geh, sonst schlage ich dich so eine, dass dein Schädel wackelt. Dein Leben lang. Das zweite Mal hat er mich geschlagen. Das dritte Mal hat er den Bruder ins Gesicht gespuckt. Dann hat der Bruder, jeder, der ins Gesicht gespuckt wird, ich spuck dir einen ins Gesicht und du sagst ihm was Schönes, du hast ihm nicht geschimpft, nicht beleidigt. Der Bruder hat so die Spucke weggewischt, hat ihm gesagt, was willst du eigentlich? Er hat gesagt, ich habe Hunger. Er hat gesagt, ich mache mit dir eine Abmachung. Du bekommst das Essen gratis für ein ganzes Monat. Für ein ganzes Monat. Aber dafür betest du jetzt. Er hat gesagt, abgemacht, er sagt, abgemacht. Dann, der Bruder hat ihm einen Bon gegeben, den gibt er unten ab. Der hat immer, jeden Tag ist er gekommen, hat gegessen, so oft er will. Irgendwann einmal, der Mann hat sich geschämt. Und ich habe mich aufgeregt. Ja. Nee, ich sage dem Bruder, was machst du da? Auf jeden Fall, der Bruder hat nicht einmal kontrolliert, ob er betet oder nicht. Eines Tages kommt er rauf. Er will sich bedanken. Damit er zum Bruder geht, der Bruder arbeitet in einer Buchhandlung und Kassetten, islamische Kassetten und so. Subhanallah, er kommt rein und wir haben gerade eine Kassette angehabt über Al-Jannah. Über Al-Jannah. Er hört und hört. Sagt mir, gib mir diese Kassette. Ich sage ihm, die Kassette ist zum Verkauf. Der Bruder sagt, halt du dich weg, gib ihm die Kassette. Er ist jeden Tag gekommen. Dann, später. Hat einen kleinen Walkman so gehabt, kennt ihr die alten Walkmans? Und er hat sich hingesetzt und hat gehört. Hat eine Kassette genommen und hat gehört. Ich habe mich am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil die sind zum Verkauf, nicht zum, ja, für Masjid. Der Bruder hat gesagt, lass ihn. Sagt, und er hat jeden Tag, er will Videokassetten, gibt er ihm. Irgendwann einmal kommt er und ich sehe ihn in der ersten Reihe. Jedes Gebet. Und dann, ja, Alhamdulillah. Ja? Dann geht er weiter und weiter und weiter. Ja? Und fragt immer nach und schaut und lernt. Ja? Und dann hat er gesagt, ja. Was ist eigentlich, wie viel muss ich zahlen, damit ich zum Dschihad gehe? Redet er so. Auf jeden Fall, die Brüder haben gesagt, du musst gar nichts zahlen, das ist ja nicht deine Ticket. Und die haben, er hat gehört, dass die Muslime im Irak getötet werden. Und er hat gesehen, wie die Schwestern im Irak vergewaltigt werden. Er ist sofort gegangen. Und hat gekämpft, 3 Jahre lang und wurde dann Shahid selber. Schau, dieser Bruder redet mit mir. Er sagt mir später, er sagt, Wallahi, Achi, ich habe Drogen gedealt, aber nicht in Gramm, in Kilo. Schau, was und was. Was war im Endeffekt das, was Allah als Ursache gemacht hat, dass dieser Mensch rechtgeleitet wurde? Dieser Mensch hat Drogen genommen bis zum geht nicht mehr. Dieser Mensch hat 4 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht. Dieser Mensch hat Menschen getötet. Ja, geschlagen, getötet, für nichts. Ein Essen. Stell dir vor, ich hätte auf ihm reagiert, dieser Bruder hätte auf ihm reagiert, du spuckst mir ins Gesicht, du Sohn von so und so, und hätte ihn geschlagen. Was ja auch sein Recht wäre. Aber durch das schöne Benehmen dieses Bruders hat Allah ihm Recht geleitet. Okay? Und die Geschichten dafür sind sehr, sehr viele. Die Geschichten dafür sind sehr, sehr viele. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mann, der in Masjid reingekommen ist, und geht direkt, ja, eine Wüsten-Araber, geht direkt zum Mihrab von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet betet, Hose runter und fängt an zu urinieren. Umar ibn al-Khattab steht auf, will ihn töten. Sagt Umar, unterbrich ihn nicht, das schadet. Lass ihn, er hat schon angefangen, lass ihn. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, bringt ein bisschen Wasser und schüttelt das drauf. Fertig, aus. Ja, macht das sauber, aus. Ein anderer kommt zum Propheten und der Prophet verteilt gerade Geld. Geld an die Menschen. Der geht zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ja, Muhammad, gib mir. Denn du gibst mir nicht von deinem Geld und nicht von dem Geld deines Vaters. Schau, wie er mit redet. Omar steht auf, will ihn töten, will den Kopf gleich ab. Omar, bleib sitzen. Ja, Omar, bleib sitzen. Er gibt ihm. Der Prophet gibt ihm. Sagt, bist du zufrieden? Er sagt, nein, gib mir noch mehr. Jeder andere hätte ihm geschlagen. Ja. Der Prophet gibt ihm noch mehr. Bis der Prophet nichts mehr hatte. Dann nimmt der Prophet ihn nach Hause und gibt ihm noch mehr. Und so, bis der Mann zufrieden war. Sagt, bist du jetzt zufrieden? Er sagt, ja. Er sagt, meine Gefährten haben von dir was Schlechtes gehört. Geh und sag was Schönes vor ihnen. Schau, deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran über den Propheten, als er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat, was hat er über ihm gesagt? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Du hast wahrlich ein großartiges Benehmen. Es geht nicht, dass ein Bruder die ganze Zeit so ein Gesicht macht, das geht nicht. Es geht nicht, der Bruder ist, mashallah, betet und so und weiß nicht, wie er mit seiner Frau umgeht. Weiß nicht, wie er mit seinen Kindern umgeht. Draußen hat er Spaß und wenn er nach Hause kommt, nur so ein Gesicht. Geht nicht. Es geht nicht, dass man den Menschen Sachen erzählt, die sie nicht verstehen. Es geht nicht, dass man den Menschen die ganze Zeit nur böse Worte sagt. Ja? Durch das Benehmen kann man die Menschen gewinnen. Okay? Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und das Vereinen zwischen der Erfüllung von Allahs Rechte und die Erfüllung die Rechte seiner Diener ist sehr selten. Dass jemand beides macht, Allahs Rechte nachkommt und die Rechte der Menschen auch gibt, den Menschen auch gibt, das ist sehr selten oder sehr selten, ja? Und niemand ist dazu imstande, außer die Vollkommenen von den Propheten und die Wahrhaftigen. Al-Harith al-Mahabisi oder al-Mahasibi sagte, drei Sachen sind sehr selten oder sogar yani, gibt es nicht. Existieren nicht oder yani, so selten, dass sie kaum existieren oder kaum gibt. Das schöne Gesicht, yani, dass man ein schönes Gesicht macht, lächelt, den man bewahrt. Ja, nicht immer. Ja? Und das schöne Benehmen mit Islam, mit Din. Ja? Und das schöne, die schöne Brüderlichkeit mit der Vertrauenswürdigkeit, mit der Amana. Diese drei Sachen sind sehr selten. Dass du jemanden findest, der ein schönes Benehmen hat, aber gleichzeitig auch auf seinen Islam achtet. Okay? Und einer der Salaf sagte, Dawud alayhi salam, der Prophet Dawud alayhi salam, saß einmal alleine. Und so sagte er, so sagte Allah azza wa jal, warum sitzt du alleine? Er sagte, ich habe die Menschen gemieden für dich, o Herr der Welten, für dich, ja Allah. Warum sitzt du alleine, sagt ihm Allah. Er sagt, ich habe mich von den Menschen getrennt, für dich, ja Allah. Da sagte Allah zu ihm, ja Dawud, soll ich dich da auf etwas hinweisen, womit du die Menschen zufrieden machst und meine Zufriedenheit auch erlangst? Verkehre mit den Menschen nach ihrem Benehmen und lass den Iman zwischen mir und dir sein. Okay? Und Allah, yani wer was Gutes macht, gib ihm Gutes. Und wer was Schlechtes macht, gib ihm Schlechtes. Das ist damit gemeint. Okay? Yani sei gerecht mit den Menschen. Und Allah hat in seinem Buch das Verkehren mit den Menschen mit einem schönen Benehmen von den Eigenschaften der Gottesfurcht gezählt. Je vielmehr hat Allah damit begonnen im Koran. So hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt in seiner Aussage, U'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Okay. الله عز وجل ذات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Und eilt zu einer Vergebung von eurem Herrn. Und Jannat und Paradies und Gärten. Die für die Gottesfürchtigen vorbereitet sind. Was sind diese Gottesfürchtigen, die ausgeben, yani Geld ausgeben für die Menschen, ja, spenden in der harten Zeit und in der leichten Zeit und in der harten Zeit. Ob er wenig Geld hat oder mehr Geld hat. Und die ihre Wut unterdrücken, wenn jemand ihm was macht, ja, wenn es gegen seine Person ist, unterdrückt er seine Wut. Und den Menschen verzeihenden. Und Allah liebt Al-Muhsinin, die Gutes tun. Surat Al-Imran 133 bis 134. Und Ibn Abi Dunya überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Said, er sagte, uns erreichte, dass ein Mann zu Isa ibn Maryam, Jesus ja, alayhi salam, gekommen ist und sagte, O du Lehrer des Gutes. Wie kann ich einen Gottesfürchtigen gegenüber Allah sein, wie es ihm gebührt, wie Allah das verdient. Er sagte, Isa sagte, alaihissalam, mit etwas sehr Leichtes. Liebe Allah mit deinem ganzen Herzen und arbeite so gut, yani, so gut du kannst. Yani, arbeite, wenn du etwas machst, dann mach das auf beste Art und Weise. Ja? Und sehr barmherzig zu den deinesgleichen, yani, den Menschen, wie du zu dir selber barmherzig bist. Zu deinesgleichen, ja? Wie du zu dir selber barmherzig bist. Er sagte, wer ist meinesgleichen, o Lehrer des Gutes? Er sagt, alle Söhne Adams. Oder die Söhne Adams allesamt. Alle Kinder Adams, ja, alle Menschen. Okay? Und was du nicht willst, dass man dir antut, so mach es, tu es niemanden an. Und wenn du das machst, dann fürchtest du Allah, so wie es ihm gebührt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte das schöne Benehmen von dem von der Vollkommenheit der Eigenschaften des Imams. Wie Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferten von Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, diejenigen, die von den Mensch oder von den Gläubigen am vollständigsten oder am vollkommensten Iman haben, sind diejenigen, die am schönsten Benehmen von ihnen haben. Akmal al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Und dies überlieferte auch Muhammad ibn Nasr al-Maruzi, und bei ihm ist noch mehr. Der eine kann ein Gläubiger sein und in seinem Benehmen ist etwas, ein Schlechtes, dann sinkt das von seinem Iman. Dann sinkt das von seinem Iman. Und Ahmad und Abu Dawud und Nasa'i und Ibn Majah überlieferten von Usama ibn Shariq oder Shariq, er sagte, sie sagten, ja Rasulallah, was ist das Beste, was der Mensch, der Muslim ist, gibt, yani, für Allah gibt. Er sagt, das schöne Benehmen. Der Prophet antwortet, das schöne Benehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte oder berichtete, dass derjenige, der ein schönes Benehmen hat, mit seinem schönen Benehmen die Stufe des Fastenden, der Qiyam al-Layl macht, erreicht. Okay? Damit der, warum hat das der Prophet gesagt, dass der eine mit seinem schönen Benehmen die Stufe von jemandem, der fastet und Qiyam al-Layl macht und viel betet, erreicht? Damit derjenige, damit die Menschen nicht mit Fasten, sich mit Fasten und Qiyam al-Layl beschäftigen und was? Das schöne Benehmen vernachlässigen. Und glaubend, dass wenn sie schönes Benehmen haben, dass das minderwertig ist, yani, dass das yani, diese Stufe nicht erreicht. Und der Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferten von Hadith von Aisha von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Gläubige erreicht mit seinen schönen Benehmen die Stufen der Fastende, Al-Qa'im, der Fastende und Betende, yani viel Betende. Und er verkündete, dass das schöne Benehmen von den schwersten ist, was in der Waage Yawm al-Qiyamah gegeben wird. Und dass derjenige, der das hat, von denjenigen ist, die Allah am meisten liebt und die am nähersten zu den Propheten sind, Yawm al-Qiyamah. So überliefert den Imam Ahmad und Abu Dawud und Tirmidhi von Hadith von Abu Darda, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, es gibt nichts, was in der Waagschale des Dieners gegeben wird, yani Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Tag, was schwieriger ist, was mehr Gewicht hat, als das schöne Benehmen. Und derjenige, der ein schönes Benehmen hat, erreicht damit die Stufe von denjenigen, der betet und fastet. Natürlich muss man das verstehen, dass das schöne Benehmen am schwersten ist, nach was? Nach dem Tauhid. nach dem Tawhid. Und Ibn Hibban überlieferte in seinem Sahih von Hadith von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Soll ich euch nicht erzählen über denjenigen, den Allah am meisten von euch liebt und der am nächsten zu mir sitzt, Yawm al-Qiyamah? Sie sagten: Oh doch, ja Rasulallah. Er sagte: Der am schönsten Benehmen von euch hat. Und wir haben bereits erwähnt den Hadith von Abu Huraira von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Das meiste, was in Jannah eintreten lässt, ist die Gottesfurcht und schönes Benehmen. Und das schöne Benehmen. Und Abu Dawud überlieferte von Hadith von Abu Umama von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ich bin ein Anführer eines Hauses an der Spitze von Jannah, an der höchsten Stelle von Jannah, vom Paradies, für denjenigen, der ein schönes Benehmen hat. Und dies überlieferte auch At-Tirmidhi und Ibn Majah mit der Bedeutung von Hadith von Anas radiallahu anhu. Und es wurde von den Salaf erzählt oder überliefert, die Erklärung von der schönen Benehmen. So sagte Al-Hassan, er sagte: Schön, das schöne Benehmen ist die Großzügigkeit und die Großzügigkeit im Ausgeben von Geld und Essen und so weiter, und dass man den Leid der Menschen aushält. Okay? Und ein anderer sagte: Das schöne Benehmen ist Ausgeben und Schenken und schönes Gesicht zu machen, ja, mit Lächeln, ja, zu den Menschen. Und er war auch so. Und Ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, radiallahu anhu, sagt: Wer sein Gesicht lächelt, ja, und Gutes den Menschen tut und sein Leid zurückhält, ist derjenige, der ein schönes Benehmen hat. Und Salam ibn Abi Muti'a, sagte, wurde gefragt über das schöne Benehmen. So hat er dann ein Nashid gemacht, ein Gedicht gemacht und sagte: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. يعني du siehst ihm, wer ist derjenige, der ein schönes Benehmen hat? Du siehst ihn, wenn du zu ihm gehst, lächelnd. Nicht mit so einem Gesicht, mach so ein Gesicht, was siehst. Nein, er lächelt. Ja? Als würdest du kommst, du willst was von ihm, aber es ist so, als würdest du ihm was geben. Er freut sich so, als würde nicht er derjenige sein, der dir was gibt, sondern er derjenige ist sein, der von dir was nimmt. Ja? Und wenn er nichts haben würde, außer seine Seele, dann würde er sie sogar dir geben. So soll jeder fürchten. So soll jeder Allah fürchten über die Menschen, die ihn fragen. Ja, eine Spende oder so. Er ist das Meer. Er ist wie ein Meer. Egal von welcher Seite du zu ihm kommst, dann, egal, seine Tiefe ist das Gute. Und an der Küste gibt ja auch was Gutes. Okay? Das ist der Mensch, der ein schönes Benehmen hat. Egal, von welcher Seite du zu ihm kommst, egal in welcher Uhrzeit, egal, wie du zu ihm kommst, egal, wie du ihn fragst, er gibt dir immer was Gutes. So sagt er auch, einer der Salaf, er sagt: sei zu den Menschen wie die Palme. Wie die Palme. Die Menschen werfen sie mit Steine und sie gibt ihnen das Schönste, was sie hat. Die Dattel. Schau, ein Baum, ein Mensch wirft das Baum mit Steine und er gibt ihm die schönste Frucht, die schönsten Früchte. So sei so zu den Menschen. Und der Imam Ahmad sagte: Das schöne Benehmen ist, dass du nicht wütend, ja, nicht für deine Person wirst. Okay? Und er sagte auch: Das schöne Benehmen ist, dass du aushältst, was dir von den Menschen kommt, was die Menschen dir antun. Und Ishaq ibn Rahawi sagte, dass du dein schönes Gesicht machst und dass du nicht wütend wirst. Und das gleiche sagte Muhammad ibn Nasr al-Maruzi. Und einer der Leute, das wissen ja, einer der Gelehrten sagte, das schöne Benehmen ist, dass du deine Wut unterdrückst für Allah. Und dass du ein schönes Gesicht machst. Außer für Al-Mubtadi' und Al-Fajr. Für den machst du kein schönes Gesicht. Jemand, der Bid'ah macht, jemand, der Islam verändert, jemand, der unsittlich ist, jemand, der was Falsches macht. Für den machst du natürlich kein schönes Gesicht. Okay? Und dass du dass du verzeihst, wenn jemand dir was antut, außer auf Strafe, yani um ihn zu erziehen. Oder um Allahs Strafe über ihm durchzusetzen. Und dass du dein Leid zurückhältst von jedem Muslim oder jeder des Vertrages. Schaut euch die Worte der Salaf an. Er hat nicht gesagt, yalla kullu. Von jedem Muslim und jeder des Vertrages. Yani jeder Kafir, der mit den Muslimen einen Vertrag hat. Dass du dein Leid von denen zurückhältst. Außer um ein etwas Verwerfliches zu verändern, Taghir al-Munkar, oder dass du jemand, der unterdrückt wurde, sein Recht nimmst, ohne dass du übertretest. Okay? Und den Muslim Imam Ahmad von Hadith Mu'adh ibn Anas al-Jahni von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, das Beste aller Besten oder aller Tugendhaften ist, dass du zu demjenigen Kontakt suchst, der den Kontakt zu dir abgebrochen hat. Und dass du denjenigen gibst, der dir verwehrt hat. Und dass du denjenigen verzeihst, der dich beschimpft hat. Okay? Und Al-Hakim überlieferte von Hadith von Uqba ibn Amir, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, ja Uqba, soll ich dir nicht das Beste alle Benehmen der Leute der Dunya und Akhira berichten, dass du Kontakt zu denen suchst, der Kontakt mit dir abgebrochen hat. Und dass du denjenigen gibst, der dir verwehrt hat. Und dass du den vergibst, der dir Unrecht angetan hat. Und das, meine Geschwister, Wallahi, das ist sehr schwer. Wie kannst du jemanden, er hat mit dir Kontakt abgebrochen, du gehst und suchst den Kontakt zu ihm. Wie kannst du jemanden verzeihen, der dich beschimpft oder ungerecht getan hat? Natürlich von den Muslimen. Wie kannst du jemanden geben, der dir verwehrt hat, als du ihn benötigt hast? Sehr schwer für die Nafs. Aber das ist die Vollkommenheit des schönen Benehmen. Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Ali, radiallahu anhu, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, soll ich dich nicht auf das schönste Benehmen der Leute der Dunya und Akhira hinweisen, dass du Kontakt zu denen suchst, der dir mit dir den Kontakt abgebrochen hat, und dass du denjenigen gibst, der dir verwehrt hat, und dass du den verzeihst, der dir Unrecht getan hat. Natürlich von den Muslimen. Und das ist sehr wichtig auch, dass man hier versteht, die Wut, die hier gemeint ist, weil viele verstehen hier, unterdrückende Wut, ja nicht khalas. Egal was jeder macht, ich unterdrücke meine Wut. Hier ist gemeint, wenn jemand dir was macht, wenn jemand dir gegen deine Person was macht, dich beschimpft, dich beleidigt, dass du vergibst und verzeihst. Aber wenn Allahs Grenzen überschritten werden, dann ist hier die Wut angesagt. Okay? Dann musst du für Allah Azza wa Jal wütend werden, weil Allahs Grenzen überschritten wurden. Okay? Ende dieses Hadithes. Wir machen inshallah weiter das nächste Mal mit dem 20. Hadith, weil wir haben ja mit dem 19. Hadith angefangen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله